Studierende erfahren seit geraumer Zeit hautnah die Umsetzung vor allen Dingen des Bologna-Prozesses und das, was an nationalen und regionalen Hochschulgesetzneufassungen dranhängt. Studieren wird immer mehr zur Tortur. Muss ich hier nicht groß ausführen, die meisten werden das wissen, was es ein Stoff in Zeit bedeutet, was für ein Prüfungsstress pro Semester, die reglementierte Studiendauer und so weiter und so fort. Abgesehen noch von den Zugangsvoraussetzungen für Master etc. Also Studierende erfahren in ihrem Studium ganz praktisch eine erhebliche Differenz, ja wenn nicht sogar einen Gegensatz zwischen ihren Studienanliegen, wie die auch immer beschaffen sein mögen, und den Reformen, vor allen Dingen nach dem Bologna-Prozess, Bachelor, Master, den die Bildungspolitik hier durchsetzt. Studierende wollen, da kann man glaube ich Einverständnis drüber herstellen, dass ihnen für ihr Studium Zeit eingeräumt wird, Freiräume eingeräumt werden, dass sie sachlich und personell auf Mittel stoßen, die ihnen auch mal einen kritischen Gedanken erlauben, möglichst wenig Prüfungsstress, wenn denn überhaupt, möglichst wenig zusätzliche Kosten, weil das Studium auch so schon teuer genug ist. Staatliche Bildungspolitik pfeift auf alle diese harmlosen studentischen Vorstellungen von Studium. Das heißt, die Studierenden, und dann will ich überhaupt keinen Zweifel lassen, haben sehr viele gute Gründe für den Protest, der jetzt schon mit schöner Regelmäßigkeit in den letzten Jahren Semester für Semester lief. Die haben jede Menge Gründe. Allerdings fallen die Begründungen ihres Protestes, die da regelmäßig vorgetragen werden, für mich weniger überzeugend aus. Es lässt sich, glaube ich, sogar festhalten, dass eine Vielzahl der Begründungen, der Argumente, mit denen der Bildungsprotest vorgetragen wird, gerade den Gegensatz, den Studierende praktisch erfahren zur Bildungspolitik, in ihrem Protest gar nicht zum Ausdruck bringen, deswegen auch diesen Gegensatz, dem sie ausgesetzt sind, gar nicht erklären können. Das heißt, in ihrer Befassung, protestierenden Befassung mit der Reform, wird die praktische Erfahrung, man muss es so hart sagen, geleugnet oder anders formuliert, in der Kritik an der Reform durch die Studierenden, protestierenden Studierenden, kommt der Gegensatz und seine Gründe, der ja der Ausgangspunkt, der erfahrene Ausgangspunkt des Protestes ist, nicht nur nicht korrekt, sondern in der Regel sogar gar nicht zum Ausdruck. Fast kann man sagen, dass die Studierenden die staatliche Bildungspolitik, unter deren Reformmaßnahmen sie stöhnen, vielfach sogar entschuldigen, auf jeden Fall auf das staatliche Wirken, dem sie diese Reform zu verdanken haben, dem Prinzip nach, ich unterstreiche, dem Prinzip nach nichts kommen lassen. Ich will das mal an drei Urteilen, die eigentlich den gesamten Protest immer wieder in Spielarten durchziehen, deutlich machen, was ich eben ausgeführt habe. Das wird mein erster Teil sein, Kritik des Bildungsprotestes in drei Abteilungen. Der zweite Teil wird sich dann sehr prinzipiell mit der Bedeutung von universitärer Wissenschaft für diese Gesellschaft, für den Kapitalismus befassen, wobei ich da das Schwergewicht auf die Naturwissenschaften lege. Ich muss mal gucken, wie weit ich zu den Geisteswissenschaften komme. Und in meinem dritten Teil werde ich die Reform Politik für sich, also vor allen Dingen, was mit Bachelor- und Master-Bologna-Reformen zusammenhängt, mir vornehmen. Die drei klassischen Urteile, auf die sich meines Erachtens immer wieder der gesamte Protest der Studierenden reduzieren lässt, lauten folgendermaßen. Der erste Das erste Urteil heißt, der Staat würde versagen. Die Bildungspolitik sei verfehlte Reformpolitik. Sparpolitik und Bologna seien, Sie kennen das alle, deform, nicht Reform, sondern deform. So kann der Staat doch mit uns in der Universität nicht umgehen. Ist so ein bisschen das Credo oder wie es vor, glaube ich, 2 Jahren hier in Sachsen als Motto einer Demonstration hieß, wir sind Mehrwert. Ich sage dazu im Einzelnen noch einiges. Zweite Variante des Protestes heißt, Bildungspolitik verstoße mit ihrer Reform gegen Rechte. Gegen Rechte, die den Studierenden zustünden. Recht auf freie Bildung für alle, Verstoß gegen Chancengleichheit, Verstoß gegen soziale Gerechtigkeit und so weiter und so fort. Das ist das Urteil, die Rechte, die es gibt, sind doch für uns da. Die muss der Staat doch in unserem Interesse umsetzen. Und die dritte Variante, die sich am kritischsten vorträgt, nein ja auch am kritischsten ist, behauptet, der Bologna-Prozess stünde für einen Angriff der Wirtschaft, also der kapitalistischen Wirtschaft, auf Lehre und Forschung, immer begründet über die Zunahme von Drittmittelforschung, Sponsoring von Lehrstühlen, Praxisbezug, Requirierung von Studierenden durch Firmen und so weiter. Diesem Angriff der Wirtschaft hätte, so heißt eine Variante, auf die ich mich konzentrieren will, dieser Kritik, hätte sich die staatliche Bildungspolitik gebeugt, beziehungsweise die staatliche Bildungspolitik würde diesem Angriff der Wirtschaft, wie es dann immer heißt, dem Verwertungsprozess, nichts entgegensetzen. Und damit würde zugleich die Freiheit von Forschung und Lehre untergraben. Wo doch eigentlich, so ist die unterstellte Argumentation in diesem dritten Fall, der Staat Schutz der Universität vor kapitalistischer Verwertung zu sein hätte, da unterwirft sie sich diesem Verwertungsprozess. Im Einzelnen dazu. Alle drei Urteile, auf die ich mich jetzt konzentrieren will, sind insofern, ich kann es nicht anders nennen, realitätsverleugnend, als sie an der staatlichen Bildungspolitik unerschütterlich als der letztlich für sie zuständigen und eigentlich kompetenten Sachwalterin der Studierendeninteressen festhalten. In diesen drei Varianten. Ich weiß, es gibt auch andere, die das besser treffen, aber die muss ich ja nicht kritisieren. Zu der ersten Variante. Wer dem Staat Versagen vorwirft, der sagt eigentlich, und wenn der Staat, also die staatliche Bildungspolitik des Landes und des Bundes und so weiter, all das machen würde, von dem wir behaupten, dass es doch seine Aufgabe wäre, gäbe es in der Bildungspolitik diesen Bologna-Angriff auf uns nicht. Doch, woher weiß eigentlich diese Sorte Kritik, was Aufgabe der Bildungspolitik ist? Dem, was an Reform staatlich an ihnen durchgezogen wird, kann sie dieses Urteil gerade nicht entnommen haben. Denn die staatliche Bildungspolitik macht das Gegenteil. Woher hat sie dieses Urteil denn dann? Ja, wenn die Aufgaben und Ziele staatlicher Bildungspolitik nicht der durchgesetzten, an ihnen vollzogenen Praxis entnommen werden, dann verdanken sich diese Urteile offensichtlich nur den Wünschen von Studierenden. Den Wünschen. Sie hätten es halt gern, dass der Veranstalter der Hochschule sich so aufführt, dass er ihre Interessen bedient. Und das, was Sie gerne hätten, Ihre Wünsche, das gilt Ihnen, wie wenn es die Aufgaben der staatlichen Bildungspolitik auch seien. Sie haben also eine unerschütterlich gute Meinung von der Bildungspolitik, sodass Sie glatt Ihre eigenen Vorstellungen, Ihre eigenen Wünsche von staatlicher Bildungspolitik umstandslos wie deren Aufgaben formulieren und denen das unterstellen. Obwohl sie das glatte Gegenteil davon erfahren. Sie müssten doch eigentlich das tun, von dem wir meinen, dass es ihre Aufgabe ist, wo sie doch erfahren, dass die was ganz anderes treiben und wollen. Eine Stufe härter formuliert, es ist so, als ob die Studierenden den herrschenden Verwaltern ihres Ausbildungsgangs sagen würde, so könnt ihr doch mit uns nicht umgehen, so könnt ihr uns doch nicht behandeln. Wir sind es doch, ich übersetze mal frei, wir sind es doch, die später als Teil der nationalen Elite Verantwortung zu tragen haben, die von euch zu übernehmen haben. Wir sind doch mehr wert, so fasst sich's zusammen. Und das klingt dann schon sehr elitär, wenn es in Protestnoten heißt, der Staat würde sich sogar ins eigene Fleisch schneiden, wenn er seinen eigenen Nachwuchs unter solch rigide Ausbildungsbedingungen setzt. Auch mal wieder übersetzt in direkte Rede, wie kann die staatliche Bildungspolitik so gegen, wie es dann heißt, ihre eigenen Anliegen verstoßen und uns, die angehende Elite, die doch die heutigen Funktionsträger später beerben will, so schlecht behandeln, wie sie es im Augenblick mit der Bildungspolitik tut. Die Forderungen, die aus solcher Art Protest herauskommen, heißen dann einfach nur mehr Geld, weniger Prüfungsstress, Erleichterung des Zugangs zum Master und all das, was man sich an schönen Vorstellungen in so einem Wunschkatalog zusammenbastelt. Der Protest selber hat dann, egal mit welchem Getöse er in der Universität oder auf die Straße geht, sachlich nur den Charakter einer Erinnerung der Landespolitik an das, was sie meinen, dass deren Aufgabe sei. Als ob die für ihre Politik nicht Gründe hätten, als ob die nicht Gründe hätten, das glatte Gegenteil zu machen von dem, was die Studierenden ihr unterstellen. Aber diese Gründe für das, was die Bildungspolitik da treibt, interessiert diese Abteilung von Reform nicht. Reform ist nicht das, was sie ist, sondern immer nur Nichtbedienung der Wünsche der Studierenden. Das hat auch zugleich was Albernes, geradezu was Kindliches. Macht in eurem Interesse das Gegenteil von dem, was ihr gerade an den Universitäten durchzieht, ist die kindliche Aufforderung an die Universitätsleitung und die Landespolitik, wie bockige Kinder, die einfach nicht wahrhaben wollen, dass die Welt um sie herum keine Ansammlung von schönen Bedingungen zur Erfüllung ihrer Wünsche ist. Das ist Realitätsverleugnung aus sehr elitärem Geist heraus. Zur zweiten Abteilung der Kritik. Da lässt sich ein bisschen was Ähnliches sagen, wenn diese Abteilung von Protest der Bildungspolitik Rechtsverstöße vorhält. Wenn, so lautet hier die Erfindung der Studierenden, die Bildungspolitik sich nur an ihre eigenen, heißt es, Rechtsgrundsätze halten würde, an die Rechtsgrundsätze, die sie sich ja selber gegeben hat, dann gäbe es nie und nimmer solche Reformen, die wir sich jetzt erleiden müssen, weil in denen doch das, was wir als unter Recht auf freie Bildung für alle, unter Chancengleichheit, unter Recht auf freie Berufswahl, ja unter Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeiten erfahren, mit Füßen getreten wird. In dieser Abteilung der Kritik wird jetzt nicht eine Gemeinsamkeit mit der staatlichen Bildungspolitik im Namen gleicher Interessen erfunden, sondern eine andere Gemeinsamkeit, eine Gemeinsamkeit im Namen gültiger, für gültig gehaltener, interpretierter Rechte. Und diese Rechte werden, so wie ich es gerade eben vorgestellt habe, gedeutet als Instrumente, auf die sich fortschrittliche Studierende beziehen könnten, mit ihrer fortschrittlichen, emanzipatorischen, sozialgerechten Vorstellung von Universität. Doch wie schon im Fall des elitären Protestes, liegen auch hier Erfindungen, Fehldeutungen von dem, was diese Rechte sind, vor. Es handelt sich um idealistische Erfindungen und nicht die Wahrheit über diese Rechte. Rechte sind nämlich, ich will das ausführen, Rechte sind nämlich schon Schutz von Bürgerinteressen, aber nur sofern diese Bürgerinteressen sich den staatlichen Anliegen jeweils beugen. Sofern sie sich denen beugen, werden sie geschützt. Wenn sie dagegen was machen, natürlich nicht. Deswegen enthalten diese Rechte auch immer ein ganzes Bündel von Pflichten. An einem Beispiel durchgemacht. Zum Beispiel das Recht auf Bildung für alle, Grundgesetz Artikel 2, kennt alle. Was heißt denn das eigentlich? Was heißt dieses Recht? Was es nicht heißt, weiß jeder von sich, es ist keine Garantie von optimaler Bildung für alle. Von Bildung nach den Wünschen der Auszubildenden für alle. Sondern dieses Recht auf freie Bildung, Grundgesetz heißt, dass jedermann das Recht hat, sich unter den eingerichteten politischen Verhältnissen und mit den Mitteln, die ihm jeweils qua Elternhaus zur Verfügung stehen, in der Konkurrenz mit allen sonstigen Mitbewerbern um optimale Bildung kümmern dürfen und anstrengen dürfen. Das ist die Erlaubnis, die mit diesem Recht gegeben ist, und die Pflicht, die in diesem Recht da gleich von vornherein drinsteckt, verweist darauf, dass man diese Erlaubnis auch nicht einmal ablehnen kann, denn die Pflicht, mit der das Ganze anfängt, ist Schulpflicht. Und wer der Schulpflicht gegenüber skeptisch ist und sagt, ich mache nicht mit, kriegt sofort mit den staatlichen Stellen aller Sorte, aller Abteilungen der Justiz, der Gewalt zu tun. Diese staatlich gesetzten Bedingungen, unter denen man verpflichtet ist, seinen Weg in der Konkurrenz im Bildungswesen zu suchen, schließen ein, dass man sich in einem Bildungswesen durchsetzen soll, das von vornherein mehrere ganz klar bestimmte Zwecke hat, die in der Organisation und Verfahren des Bildungswesens festgelegt sind. Nämlich die Bildungspolitik hat beschlossen, ihr Schulwesen so zu organisieren, dass heute nur knapp die Hälfte von Ihnen, von den Auszubildenden, bis in die Universitäten vordringen sollen. Wahrnehmung des Rechts auf Bildung für alle heißt folglich, sieh selbst zu, dass du zu dieser Minderheit gehörst, die es bis zur Universität, bis zum Bachelor, vielleicht sogar darüber hinaus schaffen. Sieh zu, dass du dich in der Lernkonkurrenz, die du erstmal absolvieren musst, nach Maßgabe der Einrichtung der Schule, dass du dich in der Lernkonkurrenz durchsetzt und andere zu Verlierern machst. Und das schließt noch was ein. Diese Bedingungen, unter denen man dieses Recht wahrnehmen darf, diese staatlich gesetzten Bedingungen, schließen noch was ein. Schließen nämlich ein, dass jedermann diese Anstrengungen allein mit den Mitteln und unter den Voraussetzungen zu unternehmen hat, die ihm durch seine soziale Herkunft nun einmal auferlegt sind. Dass es dabei die Arbeiterkinder, ich erinnere an die PISA-Untersuchungen, ungleich schwerer haben als Akademikerkinder, liegt auf der Hand, geht aber so den Staat erstmal nichts an, sagt er. Er sorgt gerade nicht für materielle und geistige Ausgangsbedingungen aller Schulanfänger, die Unterschiede des Elternhauses kompensieren. Er sorgt also nicht für gleiche materielle und geistige Ausgangsbedingungen. Wie auch? Wie sollte er denn auf so einen Unfug auch kommen? Denn dann könnte er ja, wenn er für gleiche Ausgangsbedingungen sorgen sollte, die Schicht bzw. Klassenordnung der Gesellschaft, für deren unterschiedliche Bedienung die Schule gerade den Nachwuchs durchsortiert, selbst abschaffen. die eben die gleichen, die ungleichen Voraussetzungen einzuebnen, heißt also Klassen abzuschaffen, für einen Sortierungsprozess, der den Nachwuchs auf die Schichten und Klassen verteilt, ist eine absurde Konstruktion, von der man mal Abstand nehmen sollte. Staat, Bildungspolitik will nämlich was anderes. Sie will tatsächlich, dass sich die Leistungsstärksten herausschälen, denen er dann die Führungsaufgaben, auf die ich noch später zu sprechen komme, denen die Führungsaufgaben überantworten kann. Und dafür setzt er eben genau jene Lernkonkurrenz, die über Noten, Punkte, Prüfungen und so weiter verläuft, in Gang. Kein Wunder, dass wenn er das in Gang setzt, dass dabei vor allem diejenigen auf der Strecke bleiben, die von ihrer sozialen Herkunft her materiell und hinsichtlich ihrer Vorbildung benachteiligt sind. Das Verfahren ist so, wenn das Bildungswesen alle den gleichen Bedingungen unterwirft, dann haben zwar alle gleiche Chancen, aber zu deren Wahrnehmung höchst unterschiedliche Voraussetzungen. Und weil das so ist, ergeben sich halt unterschiedliche Ergebnisse und der Staat kann dann mit denjenigen wenigen Menschen, die sich aus der Arbeiterklasse hochgearbeitet haben, auch noch angeben und sagen, wie egalitär es auch sein Bildungswesen ist. Ganz kurz noch eine Fußnote dazu, man muss aufpassen, Chancengleichheit ist nicht ein Ideal, sondern die Wirklichkeit der Konkurrenz. So geht sie. Chancengleich gibt es immer nur dann, wenn es darum geht, Leute auszusortieren. Zu sortieren nach Siegern und Verlierern. Und wenn auf die unterschiedlichen Voraussetzungen dabei keine Rücksicht genommen wird, dann kommt eben genau jenes Resultat raus, was man durchaus so bezeichnen kann, dass die Klassenschule die Reproduktion der Klassen durch ihr Verfahren wiederherstellt. Zum dritten Argument. Der berühmte Einbruch der Verwertungslogik, also der ökonomischen, der kapitalistischen Interessen in Forschung und Lehre, die zugleich die Gefährdung dieses hohen Gutes der Freiheit von Forschung und Lehre sein soll. In gewisser Weise wird auch hier in diesem Argument zunächst eine Sorte Staatsversagen festgehalten, aber ein Staatsversagen anderer Art. Die Vorstellung heißt, da würde ein doch eigentlich zur Neutralität verpflichteter Staat, so wird da nämlich gedacht, seine Aufgaben, den Zugriff der kapitalistischen Ökonomie auf die Wissenschaft, diese Aufgabe vernachlässigen, den Schutz der Universität vor kapitalistischen Zugriffen auf die Freiheit von Forschung und Lehre vernachlässigen oder anders ausgedrückt, der Staat würde sich von der Ökonomie einkaufen lassen, vielleicht sogar gegen deren Willen und so weiter. Beleg sollen dann sein, ich habe es vorhin schon angedeutet, die Drittmittelschwemme, das Lehrstellensponsoring und so weiter und so fort. Auch dies trifft die Sache nicht. Weder ist damit die Funktion der Universität generell richtig getroffen, ein Hort der Wissenschaft, der sich von den Einflüssen der Verwertungszwänge, wie es heißt, fernhalten will, noch sind die aktuellen Reformen damit getroffen. Das ist jetzt der Übergang zu meinem zweiten Teil, weil ich das ein bisschen genauer entwickeln will. Und zwar will ich das genauer entwickeln, zunächst mal an der Bedeutung der naturwissenschaftlichen Forschung, universitären Forschung, innerhalb der Universität und danach erst etwas noch über die Geisteswissenschaften sagen, wenn Zeit genug ist. Also wie gesagt, Naturwissenschaft als Abteilung der universitären Wissenschaft. Wenn man sich den Gedanken nochmal vornimmt, den letzten Gedanken, der da heißt, oh wei, jetzt würde die Verwertungslogik so richtig stark zuschlagen, dann muss man sich die Frage stellen, wie denn wohl bisher die kapitalistischen Betriebe in den mindestens 150 Jahren kapitalistischer Geschichte an jenes naturwissenschaftliche Wissen herangekommen sind, das in ihren Maschinen steckt, das in der Gewinnung und Bearbeitung von Rohstoffen steckt, das in ihren Produkten steckt und so weiter. Woher soll dann bitteschön jenes naturwissenschaftliche Wissen gekommen sein und seine technologische Umsetzung gekommen sein? Wie soll es dann eigentlich zur permanenten, auf naturwissenschaftlicher Grundlage basierenden Umwälzung der Produktionsweise bis hin zu den Rationalisierungsformen, die wir heute kennen, gekommen sein? Wie soll es zu den immer verbesserten Produkten, in denen der Fortschritt der Naturwissenschaft kapitalistisch inkorporiert ist, gekommen sein? Hat da etwa bisher, bevor der Sündenfall der Universität mit dem Einbruch der Verwertungslogik vor 10 Jahren oder wann festgestellt worden ist, hat davor jeder Betrieb seine eigene naturwissenschaftliche Fakultät, seine eigenen ingenieurwissenschaftlichen Abteilungen gehabt, seine eigene Grundlagenforschung gehabt? Natürlich nicht, das weiß man. Das wäre den Kapitalisten auch viel zu kostspielig, vor allen Dingen, da es sich um Kosten handelt, die in mehrfacher Hinsicht nicht unmittelbar geschäftsfördernd sind, weil bei solcher Forschung weiß man nie genau, wie lange sie dauert, was rauskommt, ob was rauskommt und so weiter und so fort. Von Anfang an, heißt also der umgekehrte Schluss, von Anfang an waren also die Hochschulen und die den Hochschulen angegliederten naturwissenschaftlichen Forschungseinrichtungen vom Staat für nichts anderes vorgesehen, als die eingerichtete kapitalistische Gesellschaft mit ihren ökonomischen und politischen Zwecken, mit naturwissenschaftlichen Erkenntnis und Technologien zu versorgen, die, das weiß man auch, die Nation voranbringen sollten und nicht die Menschen bedienen sollten. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Denselben Gedanken nochmal andersrum formuliert, weil es offensichtlich sehr schwer ist, diesen Gedanken zu fassen. Was passiert eigentlich hierzulande, oder was ist passiert hierzulande, mit neuen naturwissenschaftlichen Erkenntnissen, die an der Universität ermittelt worden sind? Neue Erkenntnisse, die Arbeitsgeräte, Verfahren, Produkte verbessern, erneuern könnten und so weiter. Was passiert mit denen? Entweder findet sich ein kapitalistisches oder ein staatliches Interesse aus dem Bereich Infrastruktur und Militär, ein Interesse an seiner Anwendung, oder die Erkenntnis bleibt Papier. Das sind hierzulande die einzigen Varianten. Entweder findet sich ein Interesse, das sagt, ich kann das brauchen für mein Geschäft, oder der Staat sagt, das ist wunderbar, da kann ich die nächste Generation von Waffen mit aufbauen, oder es bleibt Papier und wird nicht umgesetzt. Das heißt, die Umsetzung von naturwissenschaftlicher Erkenntnis findet hierzulande kapitalistisch statt oder nicht statt. Und daran hat sich auch trotz der Reform, die Änderungen gebracht hat, auf die ich noch eingehe, nichts geändert. Daran hat sich nichts geändert. Könnt ihr nochmal andersrum denken? Was ist denn mit dem privaten Daniel Düsentrieb, der in seiner Garage irgendwelche Sachen ausklamüsert und per Zufall oder nicht per Zufall auf irgendeinen genialen Gedanken kommt? Was ist denn mit ihm? Kommt jetzt die Welt an und sagt, hurra, deine geniale Idee wollen wir sofort so umsetzen, dass die ganze Welt da was von hat? Jedermann weiß, es ist nicht der Fall. Der Daniel Düsentrieb wird in derselben Weise bearbeitet. Entweder findet sich ein kapitalistisches Interesse daran oder eben nicht. Wenn sich es dran findet, hat er Glück gehabt, profitiert er vielleicht von Patenten, wenn nicht, darf er in seiner Garage weiterwursteln. Also, die staatlich eingerichtete naturwissenschaftliche Wissenschaft und andere daran hängende Forschungseinrichtungen waren schon immer und sind für nichts anderes da, als im Bereich der Naturwissenschaft Mittel fürs Geschäft zu erstellen, Mittel fürs Geschäft oder Mittel für bestimmte staatliche Anliegen, wie gesagt, ich fasse sie mal kurz zusammen, Infrastruktur und Gewalt. Der Staat ist also nicht jene neutrale Institution, von der dieses dritte Argument redet und sagt, er müsste eigentlich eine Barriere vor die Verwertungszwänge, die kapitalistischen, errichten. Der Staat ist nicht die neutrale Instanz, die dieses Argument fingiert. Auf den Staat gegen kapitalistische Wirtschaft zu setzen, der Staat möge sich doch gegen die Verwertungslogik zur Wehr setzen, ist Unfug. Der Staat betätigt sich im Dienst am Kapital und tut das im Übrigen aus ganz eigenen Interessen, weil der Fortschritt der kapitalistischen Wirtschaft, der naturwissenschaftlich basierte Fortschritt kapitalistischer Wirtschaft, auch für ihn nicht nur Abfallprodukte in den Bereichen Infrastruktur und Militär bringt, sondern für ihn überdies auch durch Geschäftserfolge seiner nationalen Kapitale jenes Wachstum hervorbringt, das für ihn die Grundlage ist für die ökonomische Fundierung seiner Macht per Steuern und Schulden. So, wie passt das aber bitteschön zum Grundgesetzartikel der Freiheit von Forschung und Lehre? Wie passt das dazu? Könnte man doch erstmal sagen, das ist doch keine Freiheit von Forschung und Lehre, wenn, egal in welchen Formen auch immer, der Zweck der gesamten naturwissenschaftlichen Forschung in nichts anderem besteht, als Geschäft und Gewalt zu befördern. Und wie steht es mit dem angeblich hohen Wert, den diese Freiheit von Forschung und Lehre verkörpert, für den sich kritische Menschen, übrigens nicht nur Studierende, sondern auch Hochschullehrer, stark machen, wenn es ihnen an ihre Privilegien geht? Taugt die Berufung auf die Freiheit von Forschung und Lehre wirklich als Berufungsinstanz gegen die ökonomische Nutzung von Forschung? Nein, das tut sie nicht und das folgt bereits aus dem eben Gesagten. Ich mache es nochmal zum Schluss und führe es dann nachher nochmal für sich genauer aus. Jeder Schutz staatlich organisierter naturwissenschaftlicher Forschungsergebnisse vor der Benutzung des Kapitals wäre hierzulande identisch mit der Unterbindung von Benutzung überhaupt. Wenn der Staat sagen würde, nein, das kommt nicht in Frage, dass ihr Kapitalisten diese Ergebnisse kriegt, dann wäre die Benutzung, Staat mal ausgeklammert, insgesamt unterbunden. Denn das ist die Umkehrung des Gedankens, den ich gerade eben vorgestellt habe. Wenn es in der Tat nur die Anwendung gibt für die Abteilungen von Geschäft und Gewalt, die ich vorgestellt habe, nicht erst heute, sondern immer schon, da muss man sich die Frage stellen, wie passt eigentlich die Freiheit von Forschung und Lehre dazu? Ist das dann purer Schwindel, pure Ideologie? Nein, ist es nicht. Warum nicht? Es passt dazu. Passt genau zu dem, was ich gerade entwickelt habe. Freiheit von Forschung und Lehre meint nämlich etwas Doppeltes. Meint ein doppeltes im Wissenschaftsbetrieb eingerichtetes Verhältnis des Staates zu Wissenschaft. Erstens, die Universität garantiert Freiheit zum Ersten, dass die naturwissenschaftlichen Forscher gemäß ihrer wissenschaftlichen Fragestellungen forschen können, dass sie sich ganz aus dem Stand ihrer wissenschaftlichen Entwicklung ergebende Fragen vornehmen können, dass sie ganz selbst entscheiden, frei entscheiden, was jetzt vom Stand ihrer Wissenschaft her als nächstes dringend erforderlich ist für die nächsten Forschungsschritte. Deswegen, es drückt sich institutionell aus, diese erste Abteilung von Freiheit, in der Auswahl der Forschungsgegenstände, drückt sich institutionell aus, dadurch, dass die Naturwissenschaften, die gesamte Universität im Übrigen, als eine von den Anwendungsbereichen getrennte Einrichtung organisiert ist. Hier ist die Universität und da draußen ist das kapitalistische Leben und beide führen erstmal ein getrenntes Leben. Und dieses getrennte Leben ist nichts anderes als die Sicherung von Freiheit Nummer 1. Hallo Wissenschaftler, eure Gedanken, euer Wissenschaftsprozess hat zunächst mal die Maßgabe für die nächsten Fragestellungen zu sein und sonst nichts. Aber Freiheit meint noch etwas Zweites. Freiheit der Form von Forschung und Lehre meint noch etwas Zweites. Nicht nur die freie Wahl des Forschungsgegenstandes, sondern auch die freie Wahl der Durchführung der Forschung, in dem Fall der naturwissenschaftlichen Forschung. Da soll in der Durchführung der Forschung nichts anderes gelten als die Logik des naturwissenschaftlichen Erkenntnisprozesses für sich, nicht sonst. Diese Freiheit des Forschungsprozesses ist übrigens notwendig für alle wissenschaftlichen Prozesse. Der Erkenntnisvorgang darf keinem Zeitdiktat unterworfen werden. Also bis dann und dann musst du ein Ergebnis vorliegen haben. Darf keinem Sachdiktat unterworfen werden. Hallo, dann und dann muss dieses Ergebnis aber auch mit Sicherheit rauskommen. Und darf auch keinem Finanzmitteldiktat unterworfen werden. Hallo, dann und dann soll dieses Ergebnis rauskommen, aber bitteschön nur mit diesem Etat. Jeder, der ein bisschen in der Forschung organisiert ist oder in der Arbeit, weiß, das geht so nicht. Wann etwas, ob etwas überhaupt, etwas Neues überhaupt rauskommt, und wenn ja, was, und was dafür an Zeit und Mitteln aufgewandt werden muss, das folgt ganz allein aus dem wissenschaftlichen Forschungsprozess selber. Und da kann es eben auch passieren, dass irgendwann die Forscher sagen, nee, war nichts. Hat nichts gebracht, muss ich erstmal beiseite legen. Also, keine Bindung durch sachliche Vorgaben, durch Zeit, durch Geld. All das wäre störend und würde den wissenschaftlichen Erkenntnisprozess, der seinen eigenen Regeln zu folgen hat, kontraproduktiv beeinflussen. Das schließt übrigens institutionell schon wieder was ein. Das schließt institutionell ein, dass die Forscher, die Wissenschaftler, als Staatsbeamte privilegiert werden. So privilegiert werden, dass sie sich um nichts anderes kümmern dürfen, als um den Fortschritt ihrer Wissenschaft. Sie werden privilegiert als Beamte in Sachen Geld, in Sachen Freizeit, in Sachen Rente und so weiter und so fort. Ich weiß, wovon ich rede. Dieses Privileg ist notwendige materielle Voraussetzung dafür, dass die Wissenschaft sich ganz auf sich konzentrieren kann und nicht etwa auf den Gedanken verfallen muss, hallo, wir müssen ja nebenbei noch um unser Geld kämpfen. So, das sind die beiden Abteilungen der Freiheit von Forschung und Lehre. Die naturwissenschaftliche Forschung, die Freiheit von Forschung, Abteilung 2, ist dabei völlig systemunabhängig. So muss immer geforscht werden, im Kapitalismus, unter der Monarchie, im Kommunismus und so weiter. Aber die erste Abteilung der Freiheit ist Sache einer wissenschaftspolitischen Bestimmung, eines wissenschaftlichen Beschlusses, und der steht für diese schon genannte Sorte der bürgerlichen Organisation der Universität, der Abtrennung, und diese Abtrennung von Anwendungsbereichen, die Abtrennung kann man auch nochmal als einen Widerspruch formulieren. Gerade durch die von den Ansprüchen kapitalistischer Anwender von Naturwissenschaft getrennte Forschungsentwicklung, manche haben da früher mal Elfenbeinturm zugesagt, gerade durch die getrennte Abteilung soll die Naturwissenschaft für die ökonomischen und politischen Anwendungsbereiche fruchtbar werden. Oder anders gesagt, vom staatlichen Betreiber her formuliert, gerade wegen des staatlichen Interesses an naturwissenschaftlicher Erkenntnis, die für kapitalistisches Wachstum und für Mehrung staatlicher Macht dienstbar gemacht werden soll, hat der Staat die naturwissenschaftliche Forschung zunächst mal getrennt von unmittelbarer ökonomischer und politischer Anwendung zu organisieren. Eben als diese Sorte von Freiheit. Kleines Beispiel aus der Geschichte. Geschichte der Atomkernspaltung, als die ersten Versuche erfolgreich waren, so 1920, 22, ich kenne mich nicht so genau aus, wenn hier welche dabei sind, die es besser wissen sollen, sagen, haben die naturwissenschaftlichen Forscher, die Heisenbergs und andere, mal gesagt, das ist Lapu-La, da kann man überhaupt nichts mit anfangen. Kein bisschen mit anfangen. Da gibt es überhaupt kein Anwendungsinteresse. Das sei Wissenschaft, die erstmal wirklich zu nichts taugen würde. Naja, hat sich irgendwie nach relativ kurzer Zeit herausgestellt, dass diese tatsächlich nur für sich entwickelte, keinem Anwendungsinteresse folgende Kernspaltung dann so einiges an Anwendungsbereichen so liefen die Universitäten, so lief die Universitätsforschung und nur so konnte Naturwissenschaft sich bis heute zu einem Stand entwickeln, auf dem sie heute steht, wo viele Naturwissenschaftler selber sagen, wir haben im Bereich der Grundlagenforschung sehr viel Fundament entwickelt. Und auf dieser Grundlage setzt jetzt was Neues ein. Jetzt kommt die Wende. Gerade weil diese Sorte Organisation wissenschaftlicher Forschung so erfolgreich war, durch ihre getrennte Abteilung so erfolgreich war, wurden jetzt in den letzten Jahren und Jahrzehnten von Wissenschaft und Bildungspolitik Änderungen im Verfahren der ersten Freiheit, im Verfahren der Organisation des Verhältnisses von Forschungsgegenstand und Forschung beschlossen. Wohlgemerkt nur im Verfahren, ich führe es gleich aus, nicht aber im Zweck. Im Zweck, für den die Naturwissenschaft da war, da ist und im Kapitalismus immer da sein soll. Also derselbe Staat, der bis vor kurzem über die Autonomie der Entwicklung naturwissenschaftlicher Erkenntnisse wachte, bei der Grundlagenforschung ist das übrigens immer noch so, und dafür die Hochschullehrer von Existenzsorgen freisetzte, derselbe Staat ist es jetzt, dem die Übersetzung naturwissenschaftlicher Erkenntnisse in unmittelbar vom Kapital anwendbare Technologie gar nicht systematisch genug und gar nicht schnell genug gehen kann. Er hebt deswegen die erste Abteilung der Freiheit, die Trennung, partiell auf, Grundlagenforschung ausgeklammert, und verpflichtet Naturwissenschaftler auf die Entwicklung von anwendungsorientiertem Wissen, verpflichtet sie darauf, die Gesetzmäßigkeiten, die sie in den Abteilungen von Naturwissenschaft entwickelt haben, jetzt doch bitteschön in den universitären Instituten so weit voranzutreiben, dass klar wird, was man mit denen kapitalistisch anfangen kann. Diese Wende hat eine Grundlage, und hat einen Grund. Die Grundlage habe ich eigentlich eben schon genannt. Die Grundlage sind die staatlich organisierten, als Autonomie organisierten Fortschritte der Naturwissenschaft, die nach Staatsauffassung, wie gesagt, manche Naturwissenschaftler schließen sich dem auch an, es nach Staatsauffassung erlauben, dass jetzt den Naturwissenschaftlern gesagt wird, konzentriert euch auf Anwendungswissen. Konzentriert euch auf die Übersetzung auf Anwendungswissen, also auf Technologie. Ganz kurz, Klammer, naturwissenschaftliche Gesetze ermitteln, ist es ein, die Frage der Anwendbarkeit ist Technologie und die Übersetzung der Technologie in tatsächliches Gerät ist dann Technik, nur von meiner Terminologie her. Also konzentriert euch auf Technologie, fragt, was ich mit dem von euch in eurer Disziplin angesammelten Grundlagenwissen jetzt praktisch anfangen lässt. Und der Grund, das war die Grundlage, die Entwicklung, die erfolgreiche Entwicklung bisher auf der Grundlage der Trennung. Und der Grund ist die Entwicklung, das mache ich nur kurz, die Entwicklung des Kapitalismus zum globalen Kapitalismus mit forcierter Standortkonkurrenz, also einer Standortkonkurrenz, wo die Nationen überhaupt nur nationalökonomisch überleben können, wenn sie sich gegen andere Nationen durchsetzen. Dafür stehen beispielsweise als Konkurrenzinstrumente oder Konkurrenztechnologien die berühmten Zukunftstechnologien, um die sich die Wissenschaft dann kümmern soll, wobei die Zukunft, das muss man nicht groß betonen, nicht die Verbesserung der Lebensumstände der Menschen meint, sondern die Zukunft betrifft die zukünftigen Erfolge der jeweiligen nationalen Geschäftswelt auf dem Weltmarkt gegen andere Standorte. Das Verfahren, was jetzt die alte Abteilung der ersten Freiheit abgelöst hat, wie gesagt, schließt ein, dass Naturwissenschaftler jetzt mit kapitalistischen Betrieben zusammenarbeiten. Drittmittelrequirierung heißt nichts anderes als, der Staat macht von der Requirierung der Drittmittel beispielsweise auch abhängig, dass Forschungsinstitute dann staatliche Finanzen kriegen. Belohnt also die Sieger in der Konkurrenz um Gelder aus privaten kapitalistischen Töpfen, mit denen die dem jeweiligen Forschungsinstitut dann auch vorsagen, woran sie arbeiten sollen. Der Staat organisiert deswegen auch das Verhältnis der Wissenschaftler zueinander anders. Vorher war klar, die müssen sich nicht in Konkurrenz bewähren, sondern die haben ihren Job sicher, sie haben ihr Gehalt sicher, deren Existenz ist bis zum Tode gesichert. Jetzt sagt er, hallo, lieben Leute, konkurriert darum, konkurriert um den Nachweis eurer Nützlichkeit für das Kapital. Und die Sieger dieser Konkurrenz sind dann diejenigen, die angeben können mit der höchsten Drittmittelrequirierungsquote. Also nochmal anders formuliert, heißt der Auftrag des Staates an die Naturwissenschaftler, beweist als Forscher im Bereich der Naturwissenschaft eure Nützlichkeit, wofür? Für Konkurrenzanliegen der Kapitale und für die Infrastruktur und die Gewaltanliegen des Staates. Euer Auftrag, sagt der Staat jetzt zu Ihnen, heißt nicht mehr, forscht, da wird schon irgendwas Brauchbares später rauskommen. Und wenn was Brauchbares rausgekommen ist oder ob was Brauchbares rausgekommen ist, das muss nicht eure Sorge sein, darüber entscheiden dann sowieso andere. Jetzt heißt es vielmehr, ihr selbst habt in eurer Wissenschaft den Beweis der Nützlichkeit eures Wissens für eben diese kapitalistischen Zwecke anzutreten, wobei da zu bedenken ist, dass natürlich die Forscher nicht den Auftrag haben, Geschäftskalkulationen zu entwickeln, sondern die haben den Auftrag, sachlich anwendbares Wissen. Also zum Beispiel, wie lässt sich ein Produktionsverfahren optimieren? Wie lässt sich ein Produkt optimieren? Wie lässt sich die Rohstoffförderung optimieren? Wie lässt sich die Umwandlung von Rohstoff optimieren? Die sind also nur an der Sache, an den sachlichen Bestimmungen der Produktion dran, dass daraus ein Geschäft wird, das ist dann Sache des Kapitals, weswegen im Übrigen auch die Naturwissenschaftler immer dann, wenn sie merken, dass ihre hübsche naturwissenschaftliche Forschung vielleicht mal Sachen hervorgebracht hat, die nach ihren eigenen moralischen, nach ihren eigenen ethischen Vorstellungen ihnen nicht passen, dass sie dann Zeta und Mordio schreien und sagen, wir, an uns lag es nicht, wir haben bloß ganz harmlos das Atom gespalten und sonst nichts. Alles andere ist Schuld derjenigen, die es angewandt haben. Sie täuschen sich. So blöd kann kein Naturwissenschaftler sein, dass er nicht weiß, wem die Resultate seiner Forschung dienen. Zusammengefasst, meinen zweiten Teil. Also, geändert hat sich aus funktionellen Erfordernissen die erste Abteilung der Freiheit von Forschung und Lehre. Die Trennung wird partiell aufgehoben zwischen Forschung und den Anwendungsbereichen. Es tritt also an die Stelle der Subsumption der Naturwissenschaft unter das Kapitalinteresse in Form der getrennten Organisation der Naturwissenschaft. Dieselbe Subsumption, dieselbe Dienstbarkeit, aber jetzt unmittelbar. Unmittelbar über die Zusammenarbeit von universitärer Forschung und Anwendern. Das ist also kein plötzlicher Einbruch des Verwertungsinteresses in die Universität, schon gar nicht ein erstmaliger Eingriff, sondern das ist nur die neue Organisation eines ewigen, ewig alten Interesses, Wissenschaft für kapitalistische Zwecke nützlich zu machen. Das ist anders organisiert und sonst nichts. Studierende, die allein an Drittmittelforschung und ähnlichen Phänomenen den Unizweck Dienstbarkeit der Wissenschaft fürs Kapital entdecken, überhaupt erst daran das entdecken und die alte Freiheit zurückfordern, haben also schwer was verpasst. Ich sehe schon, ich habe ziemlich lange bereits geredet. Ich mache die Abteilung Geisteswissenschaften und Gesellschaftswissenschaften kurz. Es wäre eigentlich sowieso ein extra Kapitel, sich damit im Einzelnen zu befassen. Ich will das mal folgendermaßen aufziehen. Geistes- und Gesellschaftswissenschaftler. Was werden die eigentlich später? Die werden Lehrer, Juristen, BWLer, VWLer, die werden Politiker, die werden Journalisten, die werden Sozialhelfer, die werden Pfarrer und so einiges mehr. Und was haben sie als solche eigentlich zu tun? Nehmt mal das Beispiel, ein großes Automobilwerk, Opel, ist ja nicht aus der Luft gegriffen, wird abgewickelt. Wird abgewickelt, paar tausend Menschen werden entlassen. Was hat das mit Geistes- und Gesellschaftswissenschaft zu tun? Alle jenen, diejenigen, die das studiert haben, tauchen jetzt in der Durchführung, in der Vorbereitung, in der Bewältigung solcher gesellschaftlichen Probleme auf. Fangen wir mit den Lehrern an. Die Lehrer haben in der Schule dafür gesorgt, dass das gesamte Schülermaterial schön sortiert wird. Ich sage es mal sehr grob nach Elite und Masse, hat also dafür gesorgt, dass hinreichend genug Arbeiter, große Masse der Lohnarbeiter, für solche Abteilungen wie Automobilindustrie und so weiter zur Verfügung stehen. Die schulische Selektion hat dafür gesorgt, dass diese Menschen ein Leben lang tatsächlich nichts anderes machen mussten, als zu arbeiten, und sie haben sie überdies mit einer Ideologie ausgestattet. Sie haben sie mit einer Ideologie ausgestattet, ob die immer genau dann akzeptiert worden ist, ist eine andere Frage, dass Leistung sich lohnen würde und letztlich jeder verdient, was er verdient, der jeder seines Glückes Schmied ist, und wenn jemand nicht zu dem kommt, was er sich vorgestellt hat, dann läge es an ihm. Das ist die Leistung von Lehrern. Sie haben also erstens dafür gesorgt, dass solche Opel-Arbeiter in Masse immer zur Verfügung stehen und auch mit einem Bewusstsein ausgestattet, das nun gerade nicht gerade revolutionär ist. Die BWLer, was haben die damit zu tun? Die BWLer kriegen raus, welchen Umgang mit Lohn und Leistung ein bestimmtes Kapital an den Leuten durchsetzen muss, damit dieses Kapital sich in der Konkurrenz durchsetzt. Und da kann es eben mal vorkommen, dass gesagt wird, wir müssen so und so viele Leute rausschmeißen aufgrund von Rationalisierung oder wir müssen den Betrieb zumachen, weil das Geschäft sich nicht mehr lohnt. Juristen. Was haben Juristen damit zu tun? Juristen haben damit zu tun, ja, alles muss natürlich nach Recht und Ordnung vor sich gehen. Jede Entscheidung des Betriebes muss von den Betriebsjuristen abgesichert werden. Ob es mit den jeweiligen arbeitsrechtlichen, wirtschaftsrechtlichen, tarifrechtlichen und sonstigen Bestimmungen zusammenfällt. Das ist die Aufgabe der Juristen. Die juristische Absegnung dieses Interesses. Naja, gehen wir zurück zu Opel, da sind nur ein paar tausend Leute entlassen worden. Hallo, große Aufgaben für Sozialarbeiter. Die müssen sich um die Entlassenen kümmern. Die müssen sich um diese Leute kümmern, die jetzt auf der Straße liegen, uns dort vielleicht auch mal Unfug anstellen, weil sie meinen, sie hätten andere Möglichkeiten, an Geld ranzukommen, dieser Gesellschaft gerade nicht gern gesehen sind. Und die müssen durch Sozialarbeiter davon abgehalten werden. Und wenn welche dann noch tiefer sinken, dann sind sie vielleicht ein Fall für Psychologen, für Pfaffen, von mir aus auch. Die Journalie, also die studierten Germanistik und Mediävistik und Kulturwissenschaftler, welche Aufgabe haben die? Die müssen das Ganze argumentativ begleiten. Die dürfen auch schon mal die kritische Frage stellen, war das wirklich nötig, dass Opel jetzt so viele Leute entlassen hat? Und da gibt es einen pluralistischen Aufguss in der Medienwelt. Die einen sagen, ja, das war notwendig. Die anderen sagen, es war nicht notwendig. Und die Begründung für die Notwendigkeit heißt, nur wenn dieser Betrieb zumacht, kann das Wachstum auf diesem Standort weitergehen. Die faulen Früchte müssen entfernt werden. Oder andere sagen, da hat doch glatt der Betrieb in Amerika, also die General Motors Führungsetage versagt, und so weiter und so fort. Naja, die Kultur- und Medienfritzen sind auch noch für Unterhaltung zuständig. Das betrifft die Entlassenen und die Beschäftigten gleichermaßen. Die müssen ja bei Laune gehalten werden. Und das Schöne an dieser Sorte Unterhaltung, gerade im Fernsehen, ist immer, dass es im Prinzip keine Unterhaltung gibt, die nicht zugleich eine politische Botschaft der schlimmsten Art mit verbreitet. Naja, haben wir schon ein ganzes Spektrum aus dem Bereich der Elite, die an so einem Fall zugange sind, beieinander. Das sind alles Funktionen, die die Angehörigen der mittleren und höheren Elite ausüben müssen, als studierte Geistes- und Gesellschaftswissenschaftler. Das waren und sind ihre Geldverdienstangelegenheiten im Kapitalismus. Dafür zu sorgen, dass diese Abteilungen gesellschaftlich organisierter Wirtschaft mit all ihren Voraussetzungen und Konsequenzen störungsfrei über die Bühne geht. Das sind die Jobs der Elite. Und was dafür an Geistes- und Gesellschaftswissenschaft gelernt wird, wird dann irgendwie schon dazu passen. Die werden ja wohl kaum das Gegenteil von dem lernen, was sie nachher in ihrem Beruf machen müssen. Was sie im Einzelnen lernen, das müsste man jetzt studieren. Und da empfehle ich gerade euch hier als Veranstalter vielleicht wirklich mal einen Durchgang durch Wissenschaften zu machen, durch die Geistes- und Gesellschaftswissenschaften. Mal zu fragen, was sind denn das? Was bringen die den Leuten eigentlich bei und wozu taugt das? Meine These, die ich jetzt nicht hier weiter ausführen will, heißt nur folgendermaßen: Wenn diese Funktionäre, diese Abteilung der gehobenen und der mittleren Elite, die dafür sorgen sollen, dass der Kapitalismus so läuft, wie er läuft, dass die große Masse der Bevölkerung tatsächlich ihre Funktionen erfüllt, wenn sie das ihre Funktion ist, dann kann die Wissenschaft sich nur um eins drehen, nämlich mehr oder weniger kritische Entwicklung von Lösungsvorschlägen für gesellschaftliche Probleme, wie sie hier existieren. Und Lösungsvorschläge für gesellschaftliche Probleme, wie sie hier existieren, basieren immer darauf, dass die Grundpfeiler dieser Gesellschaft immer schon akzeptiert werden. Also Marktwirtschaft, Konkurrenzwirtschaft, Privateigentum, Geld, Demokratie, Familie, Nation, Gewaltmonopol und so weiter. Das heißt also, meine Behauptung ist, eine Wissenschaften, Geistes- und Gesellschaftswissenschaften, die funktional sind für diese Jobs der Elite, müssen notwendigerweise falsche Wissenschaften sein, falsche Erkenntnisse produzieren. Weil sie immer nur Lösungsvorschläge für das Verhältnis, was hier existiert, entwickeln sollen. Aber sich vor der Frage, es gibt immer Ausnahmen, weiß ich, die Frage nicht stellen dürfen, als Teil ihres Jobs nicht stellen dürfen, was sind eigentlich die Gründe dafür, dass es in dieser Gesellschaft so zugeht, wie es zugeht. Denn dann müssten sie all das in Frage stellen, was sie aber als Problemlösungstheoretiker positiv bei sich unterstellen. Wie gesagt, falsches Wissen als Notwendigkeit ist meine Behauptung. Die müsste man jetzt im Einzelnen durchführen. Ich habe sie jetzt bloß erstmal geschlossen aus dem, was die Funktionen der Funktionäre der Elite sind. mein letzter Teil. Die Reform der Lehre. Die Reform der Lehre und was sich daran an Reform der Universität im Einzelnen noch anschließt. Mit Konzentration auf Bachelor- und Masterreform, also Bologna-Prozess. Am Anfang der Durchführung dieser Reform stand, wie schon bei der Neubestimmung des Verhältnisses von Naturwissenschaft und gesellschaftlicher Anwendung, eine Art Selbstkritik der Wissenschafts- und Bildungspolitik. Der Maßstäbe dieser Kritik, es sei nichts hat fehlen lassen. Woran haben diejenigen, die sich dann für den Bologna-Prozess europaweit entschieden haben, Selbstkritik geübt? Zusammengefasst, die akademische Elite, heißt die Kritik, braucht im Studium viel zu lange, kostet zu viel, wir beschränken sie nicht, unser Fehler. Das kostet einfach viel zu viel Geld, was aus dem Fenster geworfen wird, unser Fehler. Und drittens ist es doch sehr die Frage, ob für alle Funktionen der gesellschaftlichen Elite tatsächlich die vorgesehenen Regelstudienzeiten notwendig sind. Früher 8 bis 12 Semester. Wo man doch weiß, in anderen Ländern haben sich Ausbildungsgänge von 6 Semestern herausgebildet. Also geht es. Also kann man die Funktionäre der elitären Positionen auch in kürzerer Zeit ausbilden. Deswegen die positive Konsequenz aus dieser dreifachen Selbstkritik, gilt es darum, den Konkurrenzvorsprung, den andere haben, zwar Amerika und England vor allen Dingen, aufzuholen. So wurde die Lage beurteilt. Andere kriegen das billiger und in kürzerer Zeit hin. Das müssen wir auch hinkriegen. Das heißt, der europaweite Bachelor- und Masterbeschluss hat damit zugleich eine neue Sortierung innerhalb der universitären Studierenden eingeführt. Sie hat nämlich die Universitäre, das Studium nochmal sortiert in das normale Bachelorstudium und in das Masterstudium, hat also das Studium der Elite, sage ich nochmal, nach Subelite und nach Elite aufgeteilt. Aus der Master-Elite wird dann nochmal das rausgefiltert, was als Nachwuchs für die Elite-Universitäten gebraucht wird. Das heißt zugleich mit Bologna und Master-Prozess, aber auch zugleich mit der standortorientierten Neuregelung des Forschungsprozesses hat sich das Hochschulwesen selber neu sortiert. Nach Exzellenzuniversitäten und nach welchen denen neben der Forschung vor allen Dingen die Lehre obliegt. Lehruniversitäten. Das ist nicht nur ein Prozess, der sich herausgebildet hat, sondern der wird aktiv betrieben. Auf diese Art und Weise gibt es nicht nur eine Forcierung der Konkurrenz innerhalb der Universitäten, sondern gibt es, hat sich herausgestellt, so etwas wie ein, ich nenne es mal, Bildungsparadox. Mit der Sortierung des Studiums nach Bachelor und Master hat sich herausgestellt, dass heutzutage eigentlich kein Mensch mehr irgendwie was Gescheites werden kann, wenn er nicht mindestens den Bachelor macht. Das hat dazu geführt, dass der Ansturm auf die Universitäten zugenommen hat. Früher waren es 30%, heute sind es ungefähr 50%. Bildungsparadox heißt jetzt aber, in dem Maße, wie der Ansturm auf die Universitäten zugenommen hat, wird das Studium selber entwertet. Die Entwertung macht sich materiell ganz deutlich geltend. Die Entwertung heißt erstens, es wird kürzer studiert. Die Entwertung heißt zweitens, das ist dann billiger für den Staat. Das heißt drittens Entwertung, die Leute sind früher als Angebot auf dem Arbeitsmarkt. Das heißt viertens, sie sind länger auf dem Arbeitsmarkt, weil sie ja früher hinkommen. Und fünftens, war ich bei fünftens, fünftens sind sie auch kostengünstiger auf dem Arbeitsmarkt, weil sie haben ja weniger studiert, maßgenommen wird er. Beispielsweise einen englischen Bachelor-Absolventen, das heißt, Bildungsökonomen haben das ausgerechnet, dass es insgesamt für alle Studierenden nur mit Bachelor einen Abstrich von 30-50% des zu erwartenden Einkommens. Und fünftens und nicht zuletzt, weitere Entwertung, dass sich jeder Student in Zukunft, vielleicht auch in bestimmten Bereichen jetzt schon, in Zukunft auf einem europaweiten Arbeitsmarkt vergleichbar präsentieren muss. Nicht nur hierzulande, sondern woanders auch. Heutzutage geht es so, dass die Absolventen spanischer Studiengänge, die in Spanien überhaupt keinen Job mehr finden, in zunehmendem Maße auf die hiesigen Arbeitsmärkte drängen und natürlich den deutschen Absolventen Konkurrenz machen. Das ist die Auswertung der Konkurrenz, die immer mit so schönen Worten charakterisiert wird. Jetzt hat jeder mehr Chancen. Heißt nichts anderes als die Forcierung der Konkurrenz, dass diejenigen, die hier jetzt ihr Studium absolviert haben, sich mit denjenigen um Arbeitsplätze schlagen müssen, die aus anderen Ländern kommen, wo es noch weniger Chancen gibt als hier. Das ist übrigens alles bezweckt, das soll so sein, diese Entwertung des Studiums, des Bachelorstudiums ist geplant, spart Kosten, bringt den Kapitalen in mehrfacher Hinsicht was ich schon gesagt habe. Zusammengefasst, Lehre und Forschung werden nationalen oder jetzt sogar europäischen Standortkonkurrenzerfordernissen angepasst. Die Konkurrenz in allen Bereichen im Studium, zwischen den Universitäten, zwischen den Hochschullehrern, auch noch zwischen den Nationalstaaten verschärft sich, ziemlich gnadenlos. Das ist intendiert nach dem Motto, wenn mehr Konkurrenz herrscht, kommt mehr wissenschaftliche Leistung raus. Mehr wissenschaftliche Leistung wird umstandslos gleichgesetzt mit mehr Erfolg der Nation im Kampf um Weltmarktanteile. Das sind die Zwecke der Bildungs- und Forschungspolitik der Reform heute. Das ist kein Versagen der Politik. Das ist kein Schuss ins eigene Bein der Bildungspolitik. Da sind keine Rechtsverstöße am Werk. Da ist keine Preisgabe hoher Werte, die Freiheit von Forschung und Lehre. Da sind standortimperialistische Anliegen ganz konsequent umgesetzt in die Reform des Bildungs und der universitären Bildung und der universitären Forschung. Wer als Student also das nicht will, was da mit ihm passiert, der sieht sich, und das sollte er sich mal klar machen, aufgestellt gegen die bildungspolitische Abteilung der gesamten nationalen Standortpolitik, die ja natürlich noch andere Abteilungen, die Wirtschaftspolitik, Finanzpolitik und Sozialpolitik umfasst. Dagegen muss sich ein Student, der das nicht haben will, was mit ihm passiert, aufstellen. Das ist tatsächlich der Grund dafür. Und dann weiß er auch, die Gegner, gegen die er was machen muss, denen mit hübschen Weihnachtsmann-Wunschzettel, was man alles gerne hätte zu kommen, ist albern. Der muss aber auch zugleich Front machen oder sich kritisch einmischen in den Bildungsprotest. Der muss den Bildungsprotest der Abteilung 1, den elitären Prozess, mitteilen, hallo Leute, ihr seid nicht die Subjekte der Universität. Bildet euch das nicht ein, dass es in der Universität um euch ginge. Ihr sollt nützlich gemacht werden für die aktuellen elitären Funktionen, die ich mal kurz charakterisiert habe. Und weil ihr nützlich gemacht werden soll, fangen wir gleich mal damit an, dass ihr auch in der Universität euch bitteschön dem zu unterwerfen habt, was tatsächlich der Staat von euch will. Da jetzt Ansprüche zu stellen, heißt den Verdacht auf die Tagesordnung zu setzen, die würden tatsächlich später auch noch mit Ansprüchen dem Staat kommen. Dem Prozess gegen die Rechtsidealisten muss auch Bescheid gegeben werden. Auch da muss man sich kritisch einmischen. Nein, es geht nicht um eure schönen Vorstellungen, dass Rechte Mittel für euch sind. Rechte sind Formen der Verpflichtung von euch und euer Schutz nur insofern, als ihr euch den Verpflichtungen unterwerft. Naja, und auch der Protest gegen die Verwertung, angeblich jetzt erst eintretende Verwertung, muss kritisch geprüft werden. Da musste ihnen gesagt werden, ihr täuscht euch, die universitäre Wissenschaft in allen Abteilungen war schon immer staatlich eingerichtet für nichts anderes da, als Wissen zu entwickeln, das nützlich ist für kapitalistisches Geschäft und für Staatsgewalt. Schon immer war das so der Fall. Erst vermittelt über die Trennung von Anwendungsbereichen und autonomer Forschung, um die Forschung zu entwickeln, jetzt mit der Aufhebung der Trennung standortsgebunden, werden alle Naturwissenschaftler darauf verpflichtet, ihre wissenschaftlichen Grundlagenerkenntnisse in Anwendung zu übersetzen. Egal, ob sie jetzt einen Begriff davon haben, dass sie dem Kapital dienen oder nicht, sie machen es. Das war's.